Noch an diesem Abend beschied er seinen Stellvertreter zu sich und eröffnete ihm, dass er morgen für unbestimmte Zeit verreisen müsse. In der großen Amtsstube der Ordensleitung empfing man ihn etwas überrascht. Es war kaum jemals vorgekommen, dass ein Magister hier unangemeldet oder uneingeladen erschien. Im Auftrag des Ordensleiters öffnete man ihm eine Ruhezelle im alten Kreuzgang und teilte ihm mit, der Ehrwürdige hoffe, in 2 oder 3 Stunden sich für ihn freimachen zu können. Wie eigentümlich stand es doch auch um ihn, um Josef Knecht und sein Leben. Es waren lauter kleine oder große Schritte auf einem scheinbar geradlinigen Weg gewesen, und doch stand er jetzt am Ende dieses Weges keineswegs im Herzen der Welt und im Innersten der Wahrheit. Selbst das jetzige Erwachen war nur ein Augenaufschlagen und ein Sich-Wiederfinden in neuer Lage, ein Sich-Einfügen in neue Konstellationen. Derselbe strenge, klare, eindeutige, geradlinige Pfad, der ihn nach Waldzell, nach Mariafels, in den Orden, in das Magisteramt geführt hatte, der führte ihn nun wieder hinaus. Schon lagen sie hinter ihm. So ist mein Weg wohl im Kreise gegangen. Oder in einer Ellipse oder Spirale oder wie immer. Nur nicht geradeaus. Das Geradlinige gehört offenbar nur der Geometrie, nicht der Natur und dem Leben an. Und wenn er jetzt auch für kastalische Begriffe Abfall und Untreue beging, wenn er aller Ordensmoral entgegen scheinbar im Dienst der eigenen Persönlichkeit, also in Willkür handelte, so würde auch dies im Geiste der Tapferkeit und der Musik geschehen, taktfest also und heiter, gehe es im Übrigen, wie es möge. Könnte ich doch, was mir selber so klar scheint, auch den anderen klar machen und beweisen, dass nämlich die Willkür meines Handelns in Wahrheit Dienst und Gehorsam ist. Dass er nicht einer Freiheit, sondern neuen, unbekannten und unheimlichen Bindungen entgegenging, nicht ein Flüchtling, sondern ein Gerufener, nicht eigenwillig, sondern gehorchend, nicht Herr, sondern Opfer. Es geht aber nicht um die Wahrheit und die Erkenntnis, sondern um die Wirklichkeit und deren Erleben und Bestehen. Im Erwachen dringt man nicht näher an den Kern der Dinge, an die Wahrheit heran. Man erfasst, vollzieht oder erleidet dabei nur die Einstellung des eigenen Ich zur augenblicklichen Lage der Dinge. Man findet keine Gesetze dabei, sondern fasst Entschlüsse. Man gerät nicht in den Mittelpunkt der Welt, dafür aber in den Mittelpunkt der eigenen Person. Darum war auch das, was man dabei erlebte, so wenig mitteilbar, so merkwürdig dem Sagen und Formulieren entrückt. Mitteilungen aus diesem Bereich des Lebens schienen nicht zu den Zwecken der Sprache zu zählen. Es fing schon an zu dämmern und er war in seinem Gedankenspiel völlig entrückt und eingesponnen, als man zu Meister Alexander bat. Schade, dass ihr unangemeldet gekommen seid, so habt ihr warten müssen. Ich bin voller Erwartung zu erfahren, was euch so plötzlich hergeführt hat. Es ist doch nichts Schlimmes. Nein, nichts Schlimmes. Aber komme ich wirklich so ganz unerwartet und könnt ihr euch gar nicht denken, was es sei, das mich hertreibt? Nun ja, denken kann ich mir dies und jenes. Ich dachte mir zum Beispiel schon dieser Tage, dass die Angelegenheit eures Rundschreibens gewiss für euch noch nicht erledigt sei. Ich bin hier, um mit euch dies alles durchzusprechen, euch jede Frage zu beantworten. Soll das bedeuten, dass ihr erwartet, ich werde euer Verhalten und eure Pläne jemals billigen? Ach, an billigen will ich gar nicht denken. Ich hoffe, von euch verstanden zu sein und einen Rest eurer Achtung zu behalten, wenn ich hier fortgehe. Es ist der einzige Abschied in unserer Provinz, den ich noch zu nehmen habe. Waldzell und das Spielerdorf habe ich heute für immer verlassen. Meister Alexander schloss für einige Sekunden die Augen. Für immer? Ihr denkt also gar nicht mehr, auf euren Posten zurückzukehren. Ich muss sagen, ihr versteht euch auf das Überraschen. Eine Frage, wenn es erlaubt ist. Betrachtet ihr euch nun eigentlich noch als Glasperlenspielmeister oder nicht? Der Gedanke, dass man ein Magisteramt auch satt haben und niederlegen könne, kam mir zum ersten Male schon wenige Monate nach meiner Ernennung zum Glasperlenspielmeister. Dass ich diesen Entschluss nicht vergaß, sondern jetzt daran bin, ihn zu verwirklichen, das hängt mit einer Art von seelischem Erlebnis zusammen, das mir von Zeit zu Zeit begegnet und das ich Erwachen nenne. Aber davon wisst ihr schon. Ich habe euch einstmals davon gesprochen, als ihr noch mein Mentor und Guru wart. Und zwar klagte ich euch damals, dass seit dem Antritt des Amtes jenes Erlebnis mich gemieden habe und mir immer mehr in die Ferne entschwinde. Ich erinnere mich. Ich war damals etwas betroffen über eure Fähigkeit zu dieser Art von Erlebnis. Sie ist bei uns sonst wenig zu finden und draußen in der Welt tritt sie in so sehr verschiedenen Formen auf, etwa beim Genie, namentlich bei Staatsmännern und Heerführern, dann aber auch bei schwachen, halb pathologischen, ganzen eher unterbegabten Menschen wie Hellseher, Telepathen, Medien. Mit diesen beiden Menschenarten, den Kriegshelden wie den Hellsehern und Routengängern, schient ihr mir so gar nichts zu tun zu haben. Vielmehr schient ihr mir damals und bis gestern ein guter Ordensmann zu sein. Besonnen, klar, gehorsam. Das heimgesucht werden und beherrscht werden von geheimnisvollen Stimmen, göttlichen oder dämonischen oder auch Stimmen des eigenen Innern, schien mir ganz und gar nicht zu euch zu passen. Doch sagt, habt ihr jemals geglaubt, diese Erweckungen seien so etwas wie Offenbarungen höherer Mächte, Mitteilungen oder Anrufe aus Bezirken einer objektiven, ewigen oder göttlichen Wahrheit? Nein, an Manifestationen eines Gottes oder Dämons oder einer absoluten Wahrheit habe ich bei jenen Erweckungen nie gedacht. Was diesen Erlebnissen ihre Wucht und Überzeugungskraft gibt, ist nicht ihr Gehalt an Wahrheit, ihre hohe Herkunft, ihre Göttlichkeit oder dergleichen, sondern ihre Wirklichkeit. Sie sind ungeheuer wirklich. Es ist mir in solchen Stunden, als hätte ich lange Zeit im Schlaf oder Halbschlaf gelegen, fühle mich aber plötzlich wach und hell und empfänglich wie sonst niemals. Aber lasset mich versuchen, diese Sache noch von einer anderen Seite her anzufassen. Könnt ihr euch an die Legende vom heiligen Christophorus erinnern? Ja? Also, dieser Christophorus war ein Mann von großer Kraft und Tapferkeit. Er wollte aber nicht Herr werden und regieren, sondern dienen. Das Dienen war seine Stärke und Kunst. Darauf verstand er sich. Doch war es ihm nicht einerlei, wem er diene. Es musste der größte, der mächtigste Herr sein. Und wenn er von einem Herrn hörte, der noch mächtiger war als sein bisheriger, so bot er diesem seine Dienste an. Dieser große Diener hat mir immer gefallen. Und ein wenig muss ich ihm ähnlich sein. Ich verstehe. Aber wie ich es auch betrachte und wie ihr es auch darstellen möget, ich stoße stets auf denselben Grund für alle eure Eigenartigkeiten. Ihr habt ein zu viel an Gefühl für eure eigene Person oder an Abhängigkeit von ihr, was keineswegs dasselbe ist wie eine große Persönlichkeit sein. Einer kann ein Stern erster Ordnung sein an Begabung, Willenskraft, Ausdauer, aber so gut zentriert, dass er in dem System, dem er angehört, ohne jede Reibung und Energievergeudung mitschwingt. Ein anderer hat dieselben hohen Gaben, noch schönere vielleicht, aber die Achse geht nicht genau durchs Zentrum, und er verschwendet die Hälfte seiner Kraft in exzentrischen Bewegungen, die ihn selber schwächen und seine Umwelt stören. Zu dieser Art müsst ihr gehören. Nur muss ich freilich gestehen, ihr habt das vortrefflich zu verbergen verstanden. Desto heftiger scheint das Übel jetzt sich zu entladen. Ihr erzählt mir vom heiligen Christophorus und ich muss sagen, wenn diese Gestalt auch etwas Großartiges und Rührendes hat, ein Vorbild für einen Diener unserer Hierarchie ist sie nicht. Ein Diener macht sich nicht zum Richter seiner Herren. Euer Urteil in Ehren, Meister Alexander. Ich habe es nicht anders erwartet. Doch lasst mich weitererzählen, noch ein wenig. Ich bin also Glasperlenspieler geworden und hatte in der Tat für eine gute Weile die Überzeugung, dem Höchsten aller Herren zu dienen. Mein Leben, so etwa nahm ich mir vor, sollte ein Transzendieren sein, ein Fortschreiten von Stufe zu Stufe. Es sollte ein Raum um den anderen durchschritten und zurückgelassen werden. So wie eine Musik, Thema um Thema, Tempo um Tempo erledigt, abspielt, vollendet und hinter sich lässt. Nie müde, nie schlafend, stets wach, stets vollkommen gegenwärtig. Im Zusammenhang mit den Erlebnissen des Erwachens hatte ich gemerkt, dass es solche Stufen und Räume gibt und dass jeweils die letzte Zeit eines Lebensabschnittes eine Tönung von Welke und Sterbenwollen in sich trägt, welche dann zum Hinüberwechseln in einen neuen Raum, zum Erwachen, zu neuem Anfang führt. Was ich damit sagen will: Ich stehe schon seit einer Weile an der Grenze, wo meine Arbeit als Glasperlenspielmeister zur ewigen Wiederholung, zur leeren Übung und Formel wird, wo ich sie ohne Freude, ohne Begeisterung tue, manchmal sogar ohne Glauben. Es war Zeit, damit aufzuhören. Meister Alexander stand still, etwas bleich. Einen Augenblick sah es aus, als wolle er die Hand erheben und sie dem Scheidenden reichen. Er fühlte, dass ihm die Augen feucht wurden. Da neigte er den Kopf, erwiderte Knechts Verbeugung und ließ ihn gehen.